Der gute André Teilzeit hat schon vor einer Weile ein Video gemacht, in dem er eigentlich ein paar Vorteile des Queerseins vorstellen wollte. Leider ist das Ganze ziemlich schnell in oberflächliches Hetero-Bashing ausgeartet. Aber gut, werfen wir mal einen Blick in sein Video, um zu verdeutlichen, was ich meine. Ich kann mir die Fingernägel lackieren, wenn ich will. Ich könnte Eyeliner tragen, wenn mir danach ist. Und ich könnte im Kleid mit Glitzer im Gesicht zum Bundespresseball gehen. Du kannst sogar völlig offen deine Gefühle zeigen, wenn du queer bist. Das bisherige sind übrigens auch alles gute Gründe, sich queere Freunde zu suchen. Denn selbst wenn du hetero bist und all das machst, interessiert sie das einen Scheiß. Okay, André. Was wäre, wenn ich folgenden Satz ernst meinen würde? Das bisherige sind im Übrigen auch gute Gründe dafür, sich heterosexuelle Freunde zu suchen. Vermutlich würdest du den Satz zu Recht mega dumm, intolerant und oberflächlich finden. Denn du unterteilst Menschen nach ihrer Sexualität und schlägst vor, dass man mit Heterosexuellen keine Freundschaften führen sollte, weil sie ja super verständnislos sind. Von jemandem, der angeblich mit Vorurteilen zu kämpfen hat, hätte ich eigentlich erwartet, dass er nicht so befangen ist. Du führst als queere Person auch eine ganz andere Form von Beziehung. Da ist nicht mehr so viel sozialer Druck dahinter und das Endziel ist nicht mehr unbedingt heiraten und Kinder kriegen. Wir führen Beziehungen praktisch nur aus Liebe, Gemeinschaftssinn und Hingabe. Wegen nichts anderem. Oha! Deine Analyse von heterosexuellen Beziehungen trifft den Nagel echt auf den Kopf. Ich weiß noch, als ich mit 13 meine erste Freundin hatte. Ich habe mich 3 Tage nicht bei ihr gemeldet und sie hat mich gefragt, Bleilo, liebst du mich denn gar nicht? Und ich habe dann selbstverständlich geantwortet, natürlich nicht. Aber wir sind ja auch keine Homos. Wir führen Beziehungen nicht aus Liebe, Gemeinschaftssinn und Hingabe, sondern zum Heiraten und Kinderkriegen. Ich habe mich nur wegen deiner gebärfreudigen Hüften für dich entschieden. Kleiner Hinweis an André, vielleicht war es nicht ganz so. Und deine Analyse von gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist genauso mit Vorurteilen behaftet. Das Endziel ist nicht mehr unbedingt heiraten und Kinder kriegen. Schon seit Jahren kämpfen Homosexuelle in Deutschland für eine vollwertige, gleichgeschlechtliche Ehe und für ein gemeinsames Adoptionsrecht. Der Wunsch nach Familiengründung ist genauso wenig exklusiv für Heterosexuelle, wie liebevolle Beziehungen exklusiv für Homosexuelle sind. Ich kenne zwar auch Hetero-Beziehungen, in denen das so ist, aber in queeren Beziehungen kommt es noch viel öfter vor, dass man einfach alles teilt und alles zusammen erlebt. Ach ja? Gibt's da auch irgendwelche Statistiken zu? Klingt für mich eher nach anekdotischer Beweisführung, die du hier dafür nutzt, um einen Pseudo-Fakt deutlich zu machen. Aber gut. Ist eh nicht so der wichtige Punkt. Also weiter im Programm. Habt ihr jemals mit jemandem geschlafen, der dieselben Genitalien hat wie ihr? Hast du schon mal mit jemandem geschlafen, der andere Genitalien hat als du? Ernsthaft, was ist das für eine Frage? Aber schon schön, wie du hier dein schwuler Sex ist gleich bester Sex einblendest, als wäre das eine bekannte Tatsache in Mainz. Und nochmal, wie würdest du darauf reagieren, wenn dir jemand sagt, Heterosex ist gleich bester Sex? André Mann, es gibt nun mal unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Präferenzen. Aber so generalisierend, wie du dich hier ausdrückst, bekomme ich fast den Eindruck, dass du heterophob bist. Und wisst ihr, wie verdammt einfach es ist, religiöse Fanatiker vor der Haustür loszuwerden? Bevor die haben sie heute schon über Gott nachgedacht, überhaupt ausgesprochen haben, habe ich denen schon Sorry, ich lutsche gerne Schwänze! Ins Gesicht geschrien und sie verschwinden um die nächste Ecke. Ja, lustig. Und ein Wahnsinnsvorteil. Ich wette, eine der Hauptsorgen vieler Menschen ist es, dass sie religiöse Fanatiker nicht mehr loswerden. Jetzt mal ehrlich, André, was ist das für ein Punkt? Warst du etwa betrunken, als du den aufgeschrieben hast? Also quasi, André, Vollzeit? Sich überhaupt erst einzugestehen, ich bin schwuchtelsexuell, erfordert schon, dass du kein Neandertaler bist, sondern eher weltoffen und progressiv eingestellt. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich erfordert es nur, dass du schwul bist. Homosexualität gab es schon in der Antike und vermutlich gab es auch schwule Neandertaler. Und vermutlich hieß einer von denen auch André Steinzeit. Naja gut, es gibt auch Schwule in der AfD, das braucht aber schon echt viel Selbsthass. Kennst du Malo Yiannopoulos? Der Mann ist selbstverliebt as fuck und homosexuell und seit Ewigkeiten Trump-Supporter. Deine Gleichung von schwul plus politisch eher rechts ist gleich Selbsthass ist nur eine weitere, unnuancierte Pauschalaussage. Also versuchst du Dinge zu entdecken, zu sehen, was dich glücklich macht, dich auszuleben und deiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Ah ja. Und welcher Mensch versucht nicht zu entdecken, was ihn glücklich macht? Wie unempathisch und weltfremd muss man sein, um zu denken, dass all diese Punkte eher auf Menschen mit bestimmter sexueller Orientierung zutreffen? Aber davon ab habe ich die meisten Queers immer als ziemlich freundlich und inklusiv erlebt. Sowas erlebe ich wirklich nur unter Queers und Punks und unter Queerpunks. Zum anderen hast du Unterdrückung, Stigmatisierung und diese ganze Kleinrederei selber extrem gut miterlebt und wirst in der Konsequenz dann auch wachsamer für andere Formen der Unterdrückung. Alter, dein ganzes Video besteht fast ausschließlich aus Stigmatisierungen. Du beurteilst Menschen nach einem sexuellen Label und ordnest ihnen daraufhin Eigenschaften wie Freundlichkeit, Toleranz, Weltoffenheit, Hingabe und Fortschrittlichkeit zu. Heterosexuelle Beziehungen werden von dir als zweitklassig dargestellt. Mit Inklusion hat das nicht viel zu tun. Im Internet sehe ich dagegen auch oft vor allem Schwule, die genauso voller Hass und Vorurteilen stecken. Wenn der Satz nicht selbstironisch ist, weiß ich auch nicht mehr. André, falls du dein Video nimmst und die Begriffe queer und hetero vertauschst, erhältst du feinste, schwulenfeindliche Propaganda. Es wäre ein Produkt voller Stigmatisierungen und wäre geleitet von einer regressiven Einstellung, über die du dich aufregen würdest. Dass du einfach das Spiegelbild davon bist, sollte dir deine eigene Doppelmoral ziemlich deutlich machen. Um so ein hypokritisches Verhalten zu vermeiden, muss man sich im Prinzip nur einen simplen Spruch zu Herzen nehmen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Bleibt logisch. Weißt du, was vielleicht lustig gewesen wäre? Nee, sag mal. Wenn ich gesagt hätte, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem André zu. Naja. Verstehst du? Naja, du warst aber schon albern genug und der Spruch macht ja gar keinen Sinn. Stimmt. Ist auch egal, wir lassen es jetzt eh so.